Aber wenn er sie gerettet hat, fangen sie sogleich an, ohne Recht auf der Erde gewalttätig zu handeln. O ihr Menschen, eure Gewalttätigkeit richtet sich doch nur gegen euch selbst. Es ist doch nur der Genuss des diesseitigen Lebens. Hierauf wird eure Rückkehr zu uns sein, und wir werden euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.